Sobald ein Narrativ von mehr als einer Person verstanden und geglaubt wird, kann es auch für ihre übergeordnete Gruppe Sinn erzeugen, zum Beispiel für eine politische Bewegung, eine Gesellschaft oder eine Nation. Fußnote: Mit Narrativen haben wir es auch im Falle der sogenannten Metaerzählungen zu tun, die der französische Philosoph Jean-François Lyotard im Rahmen seiner Studie »Das postmoderne Wissen«, ein Bericht von 1979, radikal in Frage gestellt hat. Lyotard unterscheidet zwischen einem scientifischen Wissen, das der Wissenschaften, sowie einem narrativen Wissen, das durch Erzählungen und Geschichten vermittelt wird. Diese Metaerzählungen als die großen Erzählungen der Moderne betrachtet er zugleich als Legitimationserzählungen, als politisch-staatliche Legitimation im Sinne einer Emanzipation und Selbstbestimmung des Subjekts, wie sie durch die Aufklärung und die Philosophie Immanuel Kants begründet wurden, und als philosophisch-spekulative Legitimation, die auf die großen systemischen Entwürfe des deutschen Idealismus und vor allem auf die historische Teleologie Georg Wilhelm Friedrich Hegels zurückgeht. Zudem sind sie im Glauben an eine Versöhnung in einer konsensorientierten Demokratie zu finden, aber auch in der Beherrschung der Technik und in der Hoffnung auf den ökonomischen Fortschritt. Diese Metaerzählungen verschwinden Lyotard zufolge in der Postmoderne und werden von Sprachspielen ersetzt, in denen heterogene Ausdrucksformen zusammentreffen. Mehr zu den nationalen Narrativen, speziell der USA und Deutschlands, lesen Sie in Kapitel 8. Ende der Fußnote. Diese erzählte und damit idealisierte Nation kann beispielsweise besonders unbeugsam sein oder freiheitsliebend. Norweger etwa sind trotz langer Fremdherrschaft durch Dänemark sehr stolz auf ihre Geschichte als freiheitsliebendes Volk. Über dieses Narrativ lassen sich schematische Erzählungen von gewonnenen Abwehrkämpfen und rebellischen Nationalhelden entwickeln, die immer gleich ablaufen: Bedrohung, Gegenwehr, Sieg. Und mittels dieser Schablonen kann man viele dazu passende Geschichten von den mannigfaltigen Abenteuern der Protagonisten erzählen. Solche in sich stringenten narrativen Konstrukte bieten zahllose Orientierungsangebote und damit starke Identifikationsmöglichkeiten. Und je mehr Menschen sich auf bestimmte Erzählungen einigen, desto mehr verfestigen sich auch die darin eingebetteten Narrative.